Kapitel 2. Im Sommer sah er sich nicht mehr in der Lage, sein Geschäft wie in früheren Jahren für die Dauer einer vierwöchigen Urlaubsreise zu schließen. Sie arbeiteten durch. Aber das Schlimme war, dass es nicht viel zu arbeiten gab, da fast alle seine Stammkunden ihrerseits verreist waren. Mit der Laufkundschaft war es ganz aus. Die Stadt 2 Monate lang menschenleer. Diese entsetzliche Stille, während draußen Leben vorüberfloss. Wie still die Kasse stand. Wie still ein Laden sein konnte. In dieser Stille fürchtete er, verloren zu sein. Fürchtete er, dass der Mensch, weil Mensch überhaupt ein Verlorener sei, dass es speziell ihm nichts genutzt hatte, sich Kenntnisse verschafft, sich wirtschaftlich aufpoliert zu haben, dass vielleicht Menschen gar nichts nutzte, dass Tier und Pflanze zu beneiden seien. In dieser Stille fragte er sich, was Welt und wer er sei. War er plötzlich sicher, dass niemals jemand einen anderen wirklich kennen könne, dass niemals jemand sich selber kennen könne, dass es keinen Verurteilteren gab als den Menschen, dass Welt immer noch so öde, wie Bibel den Tag vorm ersten Schöpfungstag geschildert und sich seither wenig verändert hatte, nichts hinzugekommen war, aber im Menschen drin dieselbe Ödnis sich fand, Wüste und Leere. Wie angenehm es gewesen war, dem Vertreter einer der großen Firmen zuzuhören, wollte der ihm was verkaufen. Einen neuen Rasierapparat, neue, schärfere Klingen, schonendere Seifen, radikalere Schmutzentferner oder dergleichen. Die Firma konnte so groß sein, wie sie wollte. Bei ihm hatte, der sie vertrat, warten müssen, bis alle Kunden bedient waren. Halbe und ganze Stunden waren so vergangen. Wie der Mann immer wieder seine Tasche geöffnet, immer wieder zum eröffnenden Satz seines Verkaufsgesprächs angesetzt, dann immer wieder seine Tasche schließen, den kaum begonnenen Satz abbrechen und sich immer wieder vom Ladentisch in die Ecke zurückziehen gemusst, diskret, denn er war ja kein Kunde und Kunden sollten ihn, den Vertreter, am besten gar nicht bemerken. Es musste für Kunden etwas Wunderbares bleiben, wie sich Regale mit all den herrlichen Sachen füllten, keineswegs durch eine prosaische Lieferung von Groß- zum Einzelhändler aufgrund einer Bestellung. Und wie er, der Kaufherr, war die Ladentür schon wieder mitten ins Gespräch hineingegangen, den Vertreter angeblickt, mit Bedauern und Sympathie, so ausdrückend, dass er auf Verständnis hoffe, es ihm ja leid tue, der Kunde aber vorgehe, König sei, er ja selber sehen könne, wie es bei ihm zugehe, wie im Taubenschlag. Und wie er manchmal einen Seufzer zu dem in der Ecke Harrenden geschickt, so signalisierend, auch ihm werde der Betrieb, mancher wünsche ihn sich so, zu viel. Aber war kein Kunde da, wie jetzt, und kam auch keiner, wie jetzt, konnte so ein Gespräch mit einem Vertreter einfach nur geführt werden, fehlte ihm das Salz der dauernden Unterbrechungen. Sich dem Wandel stellen, was für einem Wandel eigentlich? Da begriff er überhaupt nichts mehr. Sein Fall erwies doch sonnenklar, dass Bewegung, die wahrzunehmen er geglaubt hatte, reine Sinnestäuschung gewesen war. Möglicherweise hatte sich an ihm vorüber etwas bewegt, was er für eigene Bewegung gehalten hatte. Wie Reisende im Zug blicken sie aus dem Fenster, das sich Fortbewegen des Zuges auf dem Nachbargleise für das Anfahren des eigenen halten. So ungefähr musste sich das abgespielt haben. Da war schon ein Zug abgefahren, aber nicht seiner. Welcher? Und vermutlich war auch das irrig. Es gab kein Fortfahren, kein Fortschreiten von A zu B, sondern höchstens etwas Bewegung im Kreise. War er nicht nach 20-jährigem Ausschreiten in scharfem Tempo da wieder angelangt, wo er abmarschiert? Sinnestäuschungen. Wahrscheinlich war das Einzige, was es wirklich gab, worauf man sich verlassen konnte, Stillstand. Völliger Stillstand. Barg der Begriff ewig nicht dieses? Nämlich ewig immer dasselbe. Dass Narren, wie er einer war, für immer was anderes hielten. Die jetzige Stille, die entsetzliche, entsprach nur allgemeinem Stillstand. Und nicht nur seinem, nicht nur des Handels, sondern des Stillstands von allem. Dem Stillstand des Alls, Gottes eingeschlossen. Ihm sollte noch einer kommen mit Dynamik, Zuwachs, Expansion, Menkenke, nichts weiter. Kein bestimmter Grund, sagte der Fleischer, führe ihn hierher zu ihm in die alte Heimat. Er habe schon Feierabend. Schon. Also Zeit, in der Nähe etwas zu besorgen gehabt. Und da sei er nun. Viel habe sich ja nicht verändert. Ob denn die Boutique, die in seinem alten Laden sich eingenistet, ginge? Er habe im Vorübergehen nur einen flüchtigen Blick hineingeworfen, nicht aus Sentimentalität, keiner Sehnsucht nach früher folgend, nur so, um zu sehen, aus Interesse. Ein Kunde sei nicht drin gewesen. Und wie es denn Ihnen allen und besonders natürlich ihm, dem Drogisten, ergehe in diesen Zeiten? Der Fleischer, das heißt der ehemalige Fleischer, hatte bis vor 1,5 Jahren das Geschäft unmittelbar neben dem seinen gehabt. Der Drogist erinnerte sich noch an das lange Leiden, das Durchhalten, den plötzlich einsetzenden Todeskampf und das nicht mehr überraschende Ende. Was hieß hier in diesen Zeiten? Der Mann, ehemals Fleischereiinhaber, gehörte nicht mehr zu ihnen, war abgefallen, sollte, hörte man, als Schlachter in einem großen Selbstbedienungsladen einer Lebensmittelkette arbeiten, lohnabhängig, als Arbeitnehmer. Stand jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite der Barrikade, war übergelaufen, nicht freiwillig, aber immerhin. Vorsicht war geboten. Er sollte wohl ausgehorcht. Gegenstand unerwünschten Mitleids beim Abendbrotsgespräch in der Familie des Ehemaligen werden. Früher hatte man ohne Blatt vorm Mund am Stammtisch und bei gelegentlichem Zusammenstehen nach Ladenschluss im Sommer, wenn's noch hell war, man sich noch nicht entschließen konnte, den Kittel oder die Schürze gleich auszuziehen, vor den Läden sich getroffen, die Lage erörtert, auch Fehlschläge einander nicht verschwiegen, Tauglichkeit von Maßnahmen erwogen und so weiter, aber heute war das was anderes. Aushorchen von einem Gegner ließ er sich nicht. Gut gehe es, könne nicht klagen. Wo denn seine Angestellte sei, diese besonders sympathische und tüchtige Mitarbeiterin, um die er ihn immer beneidet habe? Sie habe aufhören wollen, sei er auch nicht mehr die Jüngste gewesen, keinen Stein in den Weg. So. Dieser Mann war nicht gekommen, weil Zuneigung, Freundschaft, Erinnerung an gemeinsam verbrachte schönere Zeiten ihn getrieben. Dieser Mann suchte etwas. Was? Wie er sich umsah, sein Blick auf den mager bestückten Regalen sich ausruhte, dass sie gerade heute nicht voller waren. Warum war er gekommen? Was suchte er? Zeichen. Was für Zeichen? Des Untergangs natürlich. Unerträglich musste es ihm sein, andere noch da an Deck zu finden, wo er selber untergegangen war. Zwar fuhr die Drogerie sichtlich nicht mehr unter vollem Zeug, machte aber immer noch genug Fahrt, das Steuer ansprechen zu lassen. Unerträglich musste ihm das sein. Der wollt's ihm ansehen, wie es um ihn stand. Saß der Fleischer? Ach, er saß doch auch, früh beim Rasieren. Mit sich wollte der Fleischer ihn ziehen, hinunter, Schulter an Schulter, abwärts sollte es gehen. Er habe kürzlich, sagte der Fleischer, einen Kursus besucht, ohne Kosten für ihn. Was ihm nun noch fehle, das sei moderne Betriebswirtschaft. Dann hoffe er, bald Filialleiter zu werden. Natürlich müsse man sich straffer Führung durch die Zentrale fügen, die wüssten es nun mal besser. Habe er das erst mal geschafft, könne ihm praktisch kaum noch was passieren. Zorn. Ob denn das, die Sache mit der Geschäftsaufgabe damals, wirklich nötig gewesen sei? Ein Ausweg, den es schließlich immer und aus allem gäbe, hätte sich finden lassen. Seiner Initiative habe er sich begeben, seine Selbstständigkeit verloren, müsse nun seine eigenen Worte nach der Pfeife anderer tanzen. Abgesunken sei er, Plankton, Futter für die Walfische, willenlos. Niedrig sei es ihm ins Gesicht hinein, die Sicherheit des Angestellten, des Abhängigen zu loben. Wie schön es sei, Verantwortung und Sorgen los zu sein, jede Woche das Seine sicher zu haben, Viere nach Feierabend von sich strecken zu können. Ob er denn nicht wisse, dass heutzutage Angestellte in Betrieben den Herrschaftsbedingungen gleichermaßen unterworfen seien wie Arbeiter? Aber, sagte erstaunt der Fleischer, das sei er doch, ein Arbeiter. Stille. Deprimierend schlechte Nerven gezeigt zu haben, sich für seine Ausfälligkeit entschuldigen zu müssen, am Ende dann noch scheinversöhnt zu hören, wie schön es sei, dass man sich eine geschlagene Viertelstunde ganz ungestört habe unterhalten können, von keinem lästigen Kunden gestört. Als er endlich ging, betonte er das Auf Wiedersehen so eigentümlich. Drohend fast klang es. »Wo?« fragte sich der Drogist, »wünschte der Fleischer, dass man sich wiedersehen solle. Und wann?« Mit welchem Stolz er früher den Großmarkt aufgesucht hatte, wo er, da er ansehnliche Summen daließ, selber hoch angesehen war, wie der Großhändler ihn mit einem Scherz begrüßt und er mit einem Scherz geantwortet hatte, wie er dann mit dem Mann durchs Lager gegangen war, wusste ja längst genau, was er brauchte, hätte die Bestellung auch schriftlich aufgeben können, mochte aber nicht auf das persönliche Gespräch, die Begegnung verzichten, auch nicht auf den Genuss anscheinender genauester Prüfung des Angebotenen, nicht auf die Qual der endlichen Wahl. Wie sie dann gemeinsam die Listen verglichen hatten, abgehakt, den Abschied dann durch ein Gespräch über die Lage hinausgezögert, Prognosen gewagt, Skepsis angemeldet oder einfach nur draufgängerisch schwadroniert hatten. Und alles mit der Zufriedenheit von Leuten, die ihren Platz gefunden hatten, sich respektierten, miteinander handelten, im Gleichklang sich wussten, harmonierten. Leben, weiter, natürlich. Wieso natürlich? Aber wie? Stumm sein. Draußen, versunken, abgesunken, Plankton. Von Unterströmungen sanft bewegt werden, sich selbst nicht bewegen können. Nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht aufwärts, nur abwärts. Sachte, da er nur noch wenig wog, dann von unten beobachten, wie oben welche lebten und handelten. Ihm fiel das Märchen vom Mädchen, das auf Brot trat, ein. Hatte sein Brot, von der Herrschaft geschenktes, aus Eitelkeit in die große Pfütze geworfen, wollte sich seine schönen Schuhe nicht schmutzig machen und versank auf der Stelle in der Hölle. Inga hatte das Mädchen geheißen. Sein Schicksal hatte ihn, als er klein war, so erschreckt, dass er es noch heute nicht fertig brachte, altes Brot wegzuwerfen, lieber zum See lief, um die Enten damit zu füttern. Angst vor Strafe hatte, vor der Strafe, die Inga getroffen. Wie das Mädchen festgebannt war auf seinen Platz in der Hölle, wie es stillstehen musste auf dem Brot, sich aber nicht bücken konnte, um davon zu essen, wie es sich überhaupt nicht vom Fleck rühren konnte und sich doch so ekelte vor den Kröten, den Schlangen, den Spinnen und des Teufels Großmutter, die die schlimmste war von allen. Und wie das Mädchen mit der Zeit, sie verging langsam da unten, innerlich ganz hohl wurde vor Hunger. Und wie es nun hören konnte, was oben in der Welt passierte und wie man über es sprach, selten mitleidig, häufig vorwurfsvoll, erst öfter sprach, dann immer seltener, dann gar nicht mehr, weil man es ganz vergessen hatte und keiner mehr lebte, der es gekannt. Wie oben Sommer und Winter kamen und gingen, andere Menschen geboren wurden, lebten, starben, das alles musste Inga hören, still auf ihrem Platz, aber von ihr hörte niemand mehr. Als er so an Inga dachte, fürchtete sich der Drogist vor dem Tag, an dem er, unten angelangt, auch würde hören müssen, was die oben Lebenden über ihn dachten, dass er ihnen leid tue, sie ihm aber auch einiges vorwerfen müssten. Was nur, Gott im Himmel, war seine Sünde gewesen? Warum war er abgesunken und festgebannt in schrecklicher Stille? Weglaufen, solange es noch nicht zu spät war. Alles stehen und liegen lassen. Anderswo Bäume fällen, wo niemand ihn kannte. Denn verlor er sein Geschäft, würde er sein Ansehen, die Achtung seiner Freunde, dann die Freunde selbst mitverlieren, sich verlieren am Ende. Es konnte, was er dachte und woran er glaubte, unmöglich dasselbe bleiben, wenn, wovon Denken und Glauben sich näherten, weg war. Dann würde die Welt anders aussehen, vielleicht sogar wirklich anders sein, vielleicht auch ganz schön sein. Visierte man sie nicht mehr über die Ladenkasse an, spürte man nicht mehr Selbstständigkeit in allen Knochen, spürte er sie denn noch? Dieser anderen Welt würde schwer zu widerstehen sein, Wenn schon der Gedanke an ihre Möglichkeit genügte, die Regeln, nach denen er bisher gelebt hatte, verblassen zu lassen. Aber war nicht zu denken, was er gerade dachte, schon Symptom beginnender Verwandlung in einen anderen, unerwünschte Vorausanpassung an einen Zustand, der noch gar nicht eingetreten war? So zu denken hieß abschüssig denken, war unerlaubt. Weil sie nur unerlaubte, böse Gedanken dachte, hatte Inga stumm, starr, hohl, Jahrhunderte im Pfuhl warten müssen, bis endlich oben jemand um sie weinte, sie erlöste. So lange konnte er nicht warten. Er musste sofort aufhören mit diesem selbstzerstörerischen Grübeln. Wie mochte der kleinen alten Seifenfrau zumute gewesen sein, als sie vor 3 Jahren ihr Geschäft hatte schließen müssen, weil er sie niederkonkurriert hatte? Natürlich leugnete er seine Schuld. Vor den Leuten, nicht vor sich. Die Zeit, tröstete er sich, war eben über sie hinweggegangen. Aber in Wirklichkeit, kein Zweifel, war er über sie hinweggegangen. Manchmal begegnete er ihr. Dann grüßte er sie und sie erwiderte den nur höflichen Gruß ernsthaft und freundlich. Sie wohnte seitdem im Altenheim an der Kirche. Während nun die Zeit über ihn wegging, wer wohl spielte in seinem Fall die Rolle der Zeit? Ach, er kannte die Namen. Dachte er öfter an sie. Eines Morgens las er in der Zeitung, sein Volk sei weit weniger reinlich, als er angenommen hatte. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Seife und anderen Reinigungsmitteln läge bei Völkern, welche er für schmutziger gehalten als das eigene, weit über dem hiesigen. Von Zahnpasta würde im Schnitt immer hier sparsamerer Gebrauch gemacht als anderswo. Unterwäsche 2, 3, 4 Tage und länger noch getragen. Wie, wenn es sie nur im Werbefernsehen gab, die einerseits sauberen und andererseits verbraucherbewusst rechnenden Hausfrauen, die Waschmittel kübelweise aus den Geschäften schleppten. Auf dem ihm zugänglichen Teil des Marktes kamen solche nicht vor. Weder war er ihnen im öffentlichen Leben begegnet, noch hatte je ein Kunde in seinem Geschäft einen solchen Kübel verlangt. Die 2, welche er zur Einführung dem Großhändler abgenommen, war er nie losgeworden, hatte sie schließlich selber verbrauchen müssen. Wo und wie da ansetzen? Nichts war schwieriger als Leuten, die sich für sauber hielten, es aber nicht waren, beizubringen, dass sie im Irrtum lebten, dass Sauberkeit ganz anders war. Der Landsmann war ein Schmutzfink, das erklärte manches. An einem Sonntag fuhr er mit der Familie hinaus in die eingezäunten Grünreste, die Bauspekulanten als Blickfang für Grundstückskäufer übrig gelassen hatten. Erstaunt, so weit draußen immer noch stattzufinden, wanderte die kleine Schar durch eine Siedlung des 120.000 Mark pro Haus-Typs. Des Drogisten Staunen wuchs noch, als er hinter allen Zäunen rastlose Tätigkeit beobachtete. Die vielen freizeitgekleideten Männer, wie sie schwitzend ihrem Rasen mit Maschinen und Spritzen zu Leibe gingen, ernst aus bunten Tüten die verschiedensten Düngersorten, früher hatte er einige davon geführt, manche erkannte er, auf Beete streuten, wie sie in Tiefgaragen an ihren Autos arbeiteten, sie wuschen, wachsten, wienerten, ihre Kinder davonjagten, die so gern mitgemacht hätten und gar nicht begreifen konnten, dass dies kein Spiel war, sondern Ernst. Arbeit. Auf dem Weg zu einem Restwald, in den schon konzentrisch Bauplätze ragten, so dass zu sehen war, wie bald es aus sein würde mit ihm, passierten sie eine Brücke, die über die Autobahn führte. Da blieb er fast eine halbe Stunde, konnte sich nicht losreißen von dem Anblick der hin und her rasenden Wagen. Irre, dachte er, waren das. Es mussten Irre sein, sie würden sonst nicht so rasen. Und was warfen sie Rasende dauernd aus ihren Fenstern? Schalen, Reste, Verpackungen von Konsumiertem. Wie ein Regen ergoss sich das. Vergeude allesamt. Und samt allem, was sie vergeudeten, Müll. Sie hätten, stellte sich Ende August heraus, genauso gut das Geschäft schließen können. Still zu Hause bleiben sollen, da ihnen das Geld für eine Reise gefehlt hatte. Sie hätten sogar besser daran getan, das Geschäft zu schließen. Denn dann hätte weder den benachbarten Ladeninhabern noch den Kunden auffallen können, dass ihr Geschäft durchgehend geöffnet blieb, sie es also wahrscheinlich nötig hatten. Sprach man erst über seinen vermeintlichen Niedergang, würde, das fürchtete er, sein tatsächlicher Niedergang sich beschleunigen. Noch trug ihn der Boden. Noch schien er fest. Jedenfalls in der Vertrautheit seines Ladens. Jedenfalls bei Tageslicht. Lag er nachts auf dem Rücken in seinem Bett und starrte Löcher ins Dunkel, wusste er, dieser Boden würde eines Tages nachgeben, würde ihn nicht mehr tragen wollen, würde sich öffnen, wie in Filmen Falltüren unter zu hängenden wegklappten und ihn verschlingen. In solchen Nächten fiel es ihm schwer, sich seine Industrielandschaft vorzustellen. Es kam eben doch sehr auf den Standpunkt des Betrachters an. Von drinnen, in der Landschaft stehend und in ihr für sie tätig, nahm sie sich ganz anders aus als von draußen oder von drinnen draußen, welches der unglücklichste von allen möglichen Standpunkten war. Halb noch in ihr und halb schon über den Bildrand hinausragend, mit aller Kraft hineinstrebend, aber von einer größeren Kraft unaufhaltsam hinausgedrängt. Morgen, versprach er sich, würde er sich beschäftigen, sich um das Schaufenster kümmern, es der veränderten Jahreszeit entsprechend umdekorieren. Kampf der Nachlässigkeit, Schluss mit der Wehleidigkeit. Es gab immer einen Ausweg. Gegen Ermüdung.